Und wir werden zwischendurch ja auch, also insgesamt vielleicht so 800 Meter hinter uns legen, wenn wir das alles angucken. Und das finde ich auch immer ganz schön bei diesen Begehungen, weil man dann auch untereinander ins Gespräch kommen kann und sich gegenseitig so ein bisschen informieren. Genau, also das ist jetzt kein Open-Air-Frontalvortrag, aber ich fange einfach mal vielleicht an. Wir haben uns hier an der Bushaltestelle Horrömer getroffen, weil man hier mit dem Bus samstags ja umsonst hochkommt und auch ökologisch. Und weil man hier sozusagen jetzt noch die Streuobstwiese vor uns sieht und die historisch, geologisch wohl ganz seltenen Bodenwellen, die es hier noch gibt. Da weiß ich allerdings nicht viel drüber. Wenn da jemand mehr dazu weiß, kann das gerne sagen. Das war auch kurz im Gespräch, ob das nicht auch ein Grund wäre, warum man hier eine Bebauung einfach grundsätzlich nicht haben sollte. Die Hälfte dieser Wiese, wenn wir jetzt die ersten Gebäude hier quasi noch zur Wiese zählen würde, wird in etwa der zukünftige Bosch-Forschungscampus, KI-Forschungscampus einnehmen. Etwa in der Mitte des Geländes wird ein Streifen freigelassen, wo dann eventuell zukünftig die Stadtbahn durchführen soll, die dann unten einen Knick macht und sozusagen durch den eigentlichen Technologiepark auch noch gehen soll, damit da also eine ganz erstklassige Anbindung gewährleistet ist. Also auch diese Wiese wird wahrscheinlich bald nicht mehr so aussehen wie zuvor. Ist es schon beschlossen? Der Verkauf ist beschlossen. Was natürlich noch dazwischen kommen könnte, ist eine Wirtschaftskrise, die ansteht. Also Bosch entlässt ja, da kommt ein Fahrrad, entlässt ja aktuell oder hat angekündigt, ganz viele Leute zu entlassen. Ich glaube, allein in Baden-Württemberg mehrere tausend. Das läuft aber auch schon seit 2-3 Jahren, diese Entlassungswellen bei Bosch. Also das ist noch gar nicht Corona-bedingt. Auf der anderen Seite ist Bosch schon während Leute entlässt, eigentlich die ganze Zeit dabei, neue Forschungszentren zu bauen. Also das ist auch interessant. Wer sich da ein bisschen genauer darüber informieren will, dem empfehle ich, auch mal nach Renningen zu fahren. Das ist nicht weit von hier. Da ist ein ehemaliger Flughafen, ein riesiges Gelände, wo Bosch auch ein riesiges Forschungsgelände gebaut hat. Also das ist so groß wie dieser Technologiepark insgesamt, wo auch mehrere tausend Arbeitsplätze sind und wo man schon auch die Frage stellen muss, warum ist es Bosch jetzt so wichtig, hier unmittelbar nochmal was hinzubauen, wo sie da schon dieses riesige Forschungsgelände, übrigens auch noch mit großen Ausbauflächen haben. Und dann haben sie bei Heilbronn ja auch nochmal ihr Hauptforschungsgelände. Insgesamt bauen die sehr viel. Also in Stuttgart, Feuerbach, da war ja das letzte Jahr, konnte man da auch kaum sich bewegen oder durchfahren, weil da ist ja im Zentrum auch ganz große Bosch-Werke. Da haben die auch komplett alles umgegraben. Also es wird massiv gebaut, investiert und gleichzeitig Arbeitskräfte entlassen. Das sagt uns vielleicht auch schon einiges darüber, was diese Digitalisierung eben auch bedeutet. Und auch ökologisch ist es okay? Also oder gab es da ein Gutachten, gab es da eine Gemeinderatssitzung dazu, dass hier, einfach so eine seltene Streuobstwiese? Da gab es was zu, aber ich kann es nicht sagen. Also es gab irgendwas dazu. Hier. Ja. Aber genau, weiß man nichts Genaues? Da gab es was zu. Hörst du irgendwas wie kulturelles Erbe oder was? Landwirtschaft, kulturelles Erbe vor alter Zeit. Aber das ist schon jetzt einfach auch durch. Das ist abgehakt. Ja. Weil die haben Proben genommen und dann war gut. Ja. Das sind keine kelligen Hügel, eindeutig. Ja. Und dann ist nicht, genau. Auch keine kelligen Hügel. Mit denen könnte man noch pumpen. Ja. Also ich habe jetzt hier nicht mehr viel dazu zu sagen. Wir haben ja eine Pressemitteilung rausgegeben vom Bündnis gegen das Cyber Valley, als diese Black Lives Matter Bewegung ganz groß war. Da ist nämlich was relativ Großartiges passiert. IBM hat angekündigt, nicht nur aus dem Geschäft mit Gesichtserkennungssoftware auszusteigen, sondern die Gesichtserkennung, auch die Forschung dazu einzustellen, weil sie einfach zu dem Schluss gekommen sind, dass sich da eine Diskriminierung nicht verhindern lässt. Also IBM und mittlerweile andere US-Unternehmen sind der Auffassung, dass es eine automatische Gesichtserkennung ohne diskriminierende Ergebnisse wahrscheinlich nicht geben wird und sind da ausgestiegen. Und interessant ist es im Cyber Valley, da könnten wir an vielen verschiedenen Ecken was dazu sagen, weiterhin an dieser Gesichtserkennung geforscht wird und auch Bosch vor 3-4 Jahren ganz groß in die Gesichtserkennung eingestiegen ist, indem sie ein israelisches Start-up, das auch aus Geheimdienstkreisen gegründet wurde, AnyVision, eingestiegen sind und da 10% der Anteile übernommen haben. Und die sind angeblich so technologisch einer der Weltmarktführer in Sachen Gesichtserkennung neben Amazon. Und es ist auch, also auch interessant, weil es ist nicht nur, dass sie 10% der Anteile gekauft haben, sondern es gibt auch eine technische Zusammenarbeit. Das heißt, dass in den Produkten jeweils Komponenten vom anderen Unternehmen mitverarbeitet sind. Also das findet sich dann da drin wieder. Bei AnyVision ist es auch interessant, weil da gab es doch einen Artikel in der Haaretz dazu, wo gesagt wird, naja, es liegt nahe, dass viel von dieser Technologie in den besetzten Gebieten ausprobiert wurde und es da weiterentwickelt wurde. Und das ist dann gerade jetzt auch mit den antirassistischen Protesten und so weiter und so fort natürlich recht interessant. Und was auch noch ein bisschen interessant ist bei dem Ausstieg zum Beispiel auch von IBM aus der Entwicklung von Gesichtserkennungssoftware, ist, dass niemand darauf verweist, woher man eigentlich weiß, was für einen rassistischen Bias das hat. Es waren nämlich die meisten, waren von Gruppen, die sich das angeguckt haben, von POCs, also People of Color, die da die Forschung dazu gemacht haben, und man gibt denen jetzt auch gar nicht wirklich Credit. Also das passiert, weil es 2 Jahre Kampagnenarbeit gab, wo Leute aufgeklärt haben und sich dagegen gewehrt haben, und das wird jetzt so, das heißt so, wir haben gemerkt, es gibt ein Bias, und diese 2 Jahre Proteste und Organisation und Kampagnenarbeit und vor allem die aufwendige Forschung, die gemacht wurde, die davor abgetan wurde, ach, die Frauen, die haben doch keine Ahnung davon, was sie schreiben, wo sich mehr oder weniger über sie lächerlich gemacht wurde, das wird so weggewischt, das würde ich nur noch so ergänzen wollen. Ja. Darf ich das senden? Oder? Ja. Ja, dann würde ich vorschlagen, dass wir von hier vielleicht mal weitergehen und uns vielleicht bei diesem Bauschild da drüben treffen. Ich vermute, dass die Polizei da drüben... Du denkst, dass die Polizei deshalb da ist, weil jetzt klar ist, dass es mit dem US-Geheimdienst hier, dass der mit eingestiegen ist, oder? Also ich denke, dass die Polizei da drüben jetzt wegen unserer Begehung hier steht und finde es interessant, weil wir haben schon viele Begehungen gemacht und öffentlich angekündigt. Da war bis jetzt noch nie sichtbar die Polizei da. Das ist jetzt aber die erste Begehung, seit bekannt ist, dass hier unter anderem eben auch die US-Geheimdienste in die Forschung einbezogen sind. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das insgesamt auch dazu führt, dass hier ein bisschen anderes Sicherheitsregime jetzt aufgezogen ist. Ich weiß nicht, wenn ihr wollt, könnt ihr auch quer über die Wiese gehen. Ich würde da jetzt einfach mal im hygienischen Abstand dran vorbeigehen. Hier stehen wir jetzt vor mehreren Neubauten des Unternehmens CureVac. Also links vor uns ein neues Labor- und Forschungsgebäude. Da vorne sehen wir auch 2 futuristische neue Gebäude. Vielleicht ist es auch 1. CureVac hat jetzt ziemlich wenig unmittelbar mit künstlicher Intelligenz zu tun. Das ist ein Biotech-Unternehmen, in letzter Zeit auch viel in der Presse gewesen, weil es als einer der Kandidaten gehandelt wird oder sich handelt für einen Impfstoff gegen Covid-19 oder Corona, den aktuellen Corona-Erreger. Interessant an CureVac ist aber, dass es sozusagen als eines der wenigen deutschen Einhörner, also funktionierenden Start-ups, sozusagen hier auch einen Beispielcharakter haben soll, einen Leuchtturm sein soll, aber sagen wir, aus einer kritischen Perspektive eben auch verdeutlicht, wie das alles funktioniert mit dieser Implementierung von Technologie aus der öffentlich finanzierten Hochschule. CureVac hat hier einen Technologiepark im ersten Gebäude des Technologieparks, an dem gehen wir nachher auch noch vorbei. Glaube ich 1900 oder 1999 oder 2000 mit irgendwie um die 10 Mitarbeiterinnen aus der Uni heraus dieses Unternehmen gegründet, ist hier in den Technologiepark gezogen, hat seitdem eben so eine neue Technologie der Impfungen entwickelt. Soweit ich weiß, aber bisher noch kein einziges Produkt auf den Markt gebracht. Einer der ersten größeren Finanzspritzen war damals das Pentagon mit einem Forschungsauftrag über 30 Millionen US-Dollar. Dann sind Dietmar Hopp und die Bill & Melinda Gates Stiftung als Risikokapitalgeber eingestiegen, jeweils mit dreistelligen Millionenbeträgen. Und also schon vor der Corona-Krise wurde das Unternehmen auf einen Marktwert von über einer Milliarde, ich glaube 1,4 Milliarde Euro berechnet. Das sind aber alles Erwartungen an Gewinne in die Zukunft. Also da steigen Risikokapitalgeber ein, bauen da auf, bauen auch Gebäude, die überwiegend nicht CureVac gehören, sondern teilweise auf dem internationalen Immobilienmarkt schon wie wild verkauft werden. Also eins der CureVac-Gebäude hier oben, ich kann leider nicht sagen welches, kann man auch im Schwäbischen Tag, oder nee, im Tagblatt kam es nicht, ist irgendwie innerhalb von weniger Monate zweimal weiterverkauft worden. Das ist wahrscheinlich genauso billig verkauft worden wie der Amazon-Grund und jetzt gehört es irgendwelchen Immobilieninvestmentfirmen auf den Cayman Islands oder ich weiß es nicht genau. Kann man aber nachschauen oder kann ich auch nachreichen. Jetzt ist ja CureVac, wie gesagt, bekannt geworden, weil angeblich Trump sich diese Impfdosen hätte sichern wollen. CureVac hat es dann gesagt, das wäre nicht so gewesen. Es hat aber gereicht, dass sozusagen dann auch dadurch eigentlich so eine national aufgeheizte Investitionsstimmung losging, dass erst die EU, glaube ich, 80 Millionen Euro Sonderkredit bereitgestellt hat und jetzt ist der Bund als stiller Teilhaber mit weiteren 300 Millionen eingestiegen. Das hier ist der Hauptsitz von CureVac. Also das muss man sich schon auch klar werden, diese Meldung, die wir neulich irgendwie so am Rande gelesen haben, hier sind 300 Millionen Euro irgendwie nach Tübingen gekommen. Und ich finde es auch ganz interessant, wenn man dann mal davor steht, sich zu überlegen, okay, was macht so ein Unternehmen von heute auf morgen mit 300 Millionen Euro, wenn ich es richtig verfolgt habe, plant es für heute oder die nächsten Tage die Einführung am Nasdaq. Also es geht an die Börse. Mit diesem Erwartungswert, den unter anderem da eben auch die Bundesregierung über die Kreditanstalt für Wiederaufbau reinsteckt. Ich will das jetzt ehrlich gesagt gar nicht so bewerten. Ich hoffe, dass wir einen Impfstoff bald haben oder dass es überhaupt möglich ist, einen Impfstoff zu machen. Das Verfahren kommt mir persönlich ein bisschen gruselig vor, mit dem das laufen soll, aber ich verstehe es tatsächlich auch nicht, da bin ich überfragt. Aber es ist einfach interessant zu wissen, wie hier Kapital generiert wird und wo dann nachher auch die Profiteure landen. Weil was ein wichtiger Punkt auf jeden Fall noch ist, CureVac forscht immer wieder mit dem Paul-Ehrlich-Institut, das ist ein Bundesinstitut. CureVac kriegt die ganze Zeit Forschungsmittel für die Impfstoffforschung, aber die Patente werden natürlich nachher privat sein. Und auch jetzt, wo der Bund eingestiegen ist, er hat gesagt, wir sind stiller Teilhaber, wir werden uns nicht in die Geschäftspolitik einmischen. Das heißt, die öffentliche Hand fördert da die ganze Zeit mit. Auch die Infrastruktur des Technologieparks hier kommt ja aus der öffentlichen Hand. Und wenn aber nachher Profite gemacht werden, dann landen die halt bei so Leuten wie Dietmar Hopp, SAP-Gründer, zwischenzeitlich der reichste Mann oder angeblich der reichste Mann Deutschlands, Fußballmäzen und jemand, der einfach ganz schnöde Profitinteressen hat. Und das finde ich auch interessant, das konnte man eben auch beobachten, wie da sozusagen dieser internationale, also der nationale Wettlauf. Ne, man sagt nicht, wir entwickeln zusammen Impfstoff und kümmern uns dann gemeinsam um die Verteilung, sondern es geht USA versus Deutschland, tatsächlich auch vom Risikokapital genutzt wird, um auf allen Seiten Finanzierung locker zu machen und den eigenen Wert zu steigern, auch wenn da vielleicht vorerst gar kein Produkt rauskommt. Und das Gleiche beobachten wir ja im KI-Feld. Das war auch immer gesagt wird, Deutschland muss jetzt, und da müssen öffentliche Investitionen her, wie sie hier eben die ganze Zeit passieren, um in Wettlauf mit den USA und China zu bestehen. Also, wir stehen jetzt vor dem Tübingen AI Research Building in der Maria-von-Linden-Straße. Dieses Gebäude ist in den letzten 2 Jahren sehr schnell errichtet worden. Interessanterweise, als ich das letzte Mal oder vor wenigen Wochen war, direkt daneben auch noch eine Baustelle, auch von Reisch, genau, der gleichen Projektentwicklungsgesellschaft, die da unten Amazon baut. Die Amazon-Baustelle, zu der wir nachher gehen, ist da ein Stück dahinter. Zu unserer Rechten sehen wir das Gebäude vom Technologiepark Tübingen-Reutlingen, wo sozusagen Büros und Laborräume ganz flexibel und günstig an Start-up-Unternehmen vermietet werden und wo CureVac mal seinen Anfang genommen hat. Und das ist eben die Idee. Am Anfang tun sich Wissenschaftler ganz schnell zusammen, gründen ein Start-up, kriegen Förderung von Land, von Bund, von der Stadt, von der IHK, von der EU und so weiter. Können dann probieren, irgendwie ein Produkt zu entwickeln und am Markt zu platzieren. Und dann, sagen wir mal so, im Idealfall wird dann sowas wie CureVac draus, also im Idealfall aus dieser Perspektive. Der deutlich typischere Fall mittlerweile ist allerdings, dass diese Start-ups dann, also dann steigt Risikokapital ein, um hilft, da ein Produkt zu entwickeln, und dass diese Start-ups dann den sogenannten Exit machen, also von einem der großen Unternehmen aufgekauft werden. Und mittlerweile ist gerade auch Bosch, aber auch, also eigentlich alle großen Unternehmen sind dabei, ihre Entwicklungsabteilungen sozusagen umzubauen, dass sie eben in so private kleine Start-ups investieren, wo dann natürlich auch anderes Arbeitsrecht und so weiter gilt, wo das Risiko dann von der öffentlichen Hand, die investiert, und von halt diesen jungen, engagierten Leuten idealtypisch getragen wird. Und wenn das dann erfolgreich ist, dann kauft man das auch gleich auf dem eigenen Forschungspark wieder ein. Hier im Tübingen AI Research Building. Wir versuchen gerade mit einer kleinen Anfrage, oder die Bundestagsabgeordnete Heike Hensel, die kann ich auch mal rumgehen lassen, diese kleine Anfrage herauszufinden, wem das eigentlich gehört, wer das gebaut hat. Wir vermuten, dass es mit Bundesmitteln gebaut wurde. Hier sind unter anderem die Bosch Industry on Campus Professuren. Das ist sozusagen, da ist ganz konkret die Idee, da war die Erklärung der Universität dazu, anstatt sozusagen selber eigene Lehrstühle aufzubauen oder dass die Industrie eigene Entwicklungsabteilungen machen muss, versucht man das doch zusammen an die Universität zu holen, dass die Industrie hier ihre Anforderungen an die Wissenschaft gleich platzieren kann und entsprechend geforscht wird. Und hier sind eben diese Industry- und Campus-Professuren. Das wird zumindest als Adresse angegeben, ich glaube auch, dass es das ist, von mehreren Cyber Valley-Forschungsgruppen, unter anderem eine Forschungsgruppe des Cyber Valleys, die neben Bundesmitteln und dem Cyber Valley Research Fund auch die IARPA als Finanzierungsquelle angibt. Die IARPA ist die gemeinsame Forschungsagentur der US-Geheimdienste. Und da geht es sozusagen darum, also ein gewisses Paradigma zu testen, sozusagen zu versuchen, 1 Millimeter Mäusehirn beim Denken zuzugucken und das dann zu kartieren, das dann mittels Amazon-Datenbanken abzubilden, programmatisch, also informationstechnisch nachzubauen, um sozusagen die nächste Generation künstlicher neuronaler Netzwerke zu entwickeln. Künstliche neuronale Netzwerke sind eben gerade der große Shit beim maschinellen Lernen. Die arbeiten im Moment noch recht, also auf relativ wenigen Ebenen, und da ist die Idee, das sozusagen mit noch mehr Rechenpower, mit noch mehr Datenbankkapazitäten sozusagen zu multiplizieren. Und die IAPA will einfach wissen, ist das die Technologie der Zukunft, weil wir damit dann auch gegen unsere geopolitischen und militärischen Gegner einfach auch die schnellste Rechnerarchitektur im Bereich KI, maschinelles Lernen haben. Das ist das erklärte Ziel. Bei der also die Leute, die hier beteiligt sind, sagen natürlich wieder, ah, das hat aber nichts mit Geheimdienst oder Militär zu tun. Bei der Ausschreibung, wo dieses Projekt den beteiligten Wissenschaftlerinnen vorgestellt wurde, die Folien konnte man zumindest vor kurzem noch im Internet abrufen, wurde von Seiten der IAPA ganz klar gesagt, this is applied research for the intelligence community, das ist angewandte Forschung für die Geheimdienst-Community. Also die Intelligence Community ist in den USA ein recht feststehender Begriff, der einfach 16 Geheimdienste von Homeland Security, CIA bis hin zu Geheimdienst der Marine, der Luftwaffe und so weiter umfasst. Also da gehen die Meinungen, sagen wir mal, bestenfalls auseinander. Was auch noch ganz interessant ist, ist, dass dieses Gebäude mit seiner Adresse bis vor kurzem zumindest als Adresse von zwei Start-ups oder zumindest einem Start-up angegeben wurde, das von einem der Wissenschaftler hier im Cyber Valley gegründet wurde. Layer 7 AI ist das, AI wieder für Artificial Intelligence. Und das ist eben auch der Wissenschaftler, der die Forschungsgruppe leitet, die für die IAPA forscht. Und auf der Seite des IAPA-Forschungsprojekts war wiederum dieses und ein anderes Start-up vom gleichen Wissenschaftler als Related Start-up, also irgendwie mit dem IAPA-Projekt verbundenes Start-up angegeben. Das war vielleicht auch einfach nur Angeberei. Sobald dieses IAPA-Projekt hier in Tübingen kritisch bekannt wurde, wurde das von der Homepage genommen. Da werden jetzt andere Start-ups noch genannt, die hier jemand gegründet hat, der mittlerweile in Houston einen Lehrstuhl hat, der aber früher am Max-Planck-Institut für biologische Kybernetik geforscht hat. Und zwar mit mehreren der Leute, die jetzt als Cyber Valley-Forscher wieder nach Tübingen gekommen sind. Also das ist auch ganz interessant, dass bei diesen ganzen Pressemitteilungen, die man immer liest, internationale Topkraft nach Tübingen geworben, geholt, und das spricht für unseren Standpunkt. Das ist also ganz ein Haufen von den beteiligten Forscherinnen, alle zeitgleich in den Nullerjahren drüben am Max-Planck-Institut für biologische Kybernetik geforscht haben, gemeinsam. Und dann waren sie kurz im Ausland, und zwar alle an diesem Institut in Houston. Und dann hat man sie hier wieder toll mit dem Cyber Valley nach Tübingen zurückgeworben. Und das ist im Grunde der Kern dieser Forscherinnen, die dieses IAPA-Projekt jetzt unter anderem machen, aber eben auch an verschiedenen Start-ups beteiligt sind. Eins dieser Start-ups gibt mittlerweile übrigens seinen Sitz in einem Wohnhaus genau gegenüber vom Haupteingang von der Schellingstraße an. Also auch unsere Südstadt ist betroffen. Ja, gäbe es noch viel mehr dazu zu sagen. Ich habe jetzt eine Sache noch. Wo wir jetzt stehen, die Maria-von-Linden-Straße, soll eins dieser Zentren des Technologieparks werden und als solches auch massiv baulich aufgewertet. Also hier soll ein Boulevard entstehen mit einer Mittelallee, mit Bänken und Beeten und so weiter. Da habe ich auch den aktuellen Entwurf, über den am 27. diesen Monats im Gemeinderat entschieden wird, dabei. Unten da am alten Wärterhäuschen, da kommen wir auch noch vorbei, soll auch noch so ein Picknickareal entstehen, und da, wo unsere Bäume, Streuobstwiesen statt Amazon stehen, ein Landschaftspark, und das zahlen natürlich wir. Also das zahlt natürlich die öffentliche Hand, dass hier dann noch alles ein bisschen aufgehübscht wird und Bänke und Alleen und sonst was entstehen. Ja. Wir sind dann auch herzlich eingeladen, das zu nutzen. Echt super. Ja. Man kann ja auch im, darf auch im Amazon Research Building Kaffee trinken gehen. Also, dann haben wir jetzt öffentliche und private Sicherheit hier Hand in Hand. Hält uns im Auge. Fühlt ihr euch alle sicher? Was ist denn jetzt mit der Reichsbaustelle? War die hier zwischen denen? Ja. Und warum ist sie nicht mehr da? Die war doch hochgesichert mit Kameras und sonst was. Fertig gebaut ist es nicht, oder? Die wurde. War nur ein Materiallager für irgendwelche anderen Baustellen? Nee, da sollte was gebaut werden. Das ist jetzt wohl. Ich weiß nicht, wer jetzt gerade diese Gesamtbebauungspläne in der Hand hat. Dann könnten wir das noch klären. Hier soll ja noch unter anderem irgendwo ein 8-stöckiges Parkhaus hinkommen. Und ich glaube, hier an die Ecke soll nochmal ein richtig großes Verfügungsgebäude vom Technologiepark entstehen. Also sowas wie das dahinter, wo dann eben so flexibel schnell mal Start-ups untergebracht werden. Weißt du, wo das Parkhaus hin soll, das 8-stöckige? Ein Plan. Die Stadtbahn soll dann, glaube ich, hier reinbiegen. Ich dachte, da oben. Ach, da oben? Okay. Dann, glaube ich, nach WHO weiter. Gut, ich würde vorschlagen, dass wir jetzt sozusagen Richtung Amazon-Baustelle gehen. Die ist, wie gesagt, hinter dem Gebäude. Da können wir hier von mir aus rechts vorbei und uns dann vielleicht gegenüber von dem Pförtnerhäuschen nochmal treffen und die Amazon-Baustelle angucken. So, in meine Blickrichtung sieht man das Max-Planck-Institut für Entwicklungsbiologie. Dessen Bau hat hier in den 50er Jahren begonnen. Das war das erste und davon gab es dann hier die verschiedenen Ablegern. Zu meiner linken, halblinks, das rote Gebäude ist das Max-Planck-Institut für biologische Kybernetik, das aus der Entwicklungsbiologie sozusagen vorgegangen ist. Da unten dieses fensterlose, grünliche Bau. Ist auch noch ein Teil vom MPI für biologische Kybernetik, das sogenannte Cyberneum. Und sagen wir mal, zwischen diesen beiden Gebäuden durch wurde 2017 das Max-Planck-Institut für intelligente Systeme gebaut, was da auch wieder sozusagen Ableger ist. Ist zugleich ein Ableger es gibt zwei Niederlassungen des MPI für intelligente Systeme. Das andere ist in Stuttgart-Büsnau, in der Nähe von der Universität Pfaffenwaldring, in Stuttgart-Vaihingen, bei Stuttgart-Vaihingen, das ehemalige Max-Planck-Institut für Materialforschung. Hinter mir erkennt man noch das alte Pförtnerhäuschen, das ist noch gar nicht so lange her. Da war dieses ganze Areal, das jetzt der neue Technologie, als neuer Technologiepark bebaut wird, massiv abgeschirmt, die Bundesforschungsanstalt für Viruserkrankungen an Tieren. Die ist hierher verlegt worden nach dem Zweiten Weltkrieg, weil sozusagen das Vorgängerinstitut unter anderem auch in die biologische Kriegführung involviert war. Der Hauptsitz war auf der Insel Riems, auch mit Gründen auf einer Insel, weil da wirklich gefährliche Sachen gemacht wurden. Und Riems wurde ja dann sozusagen von der Sowjetunion kontrolliert und dann wurde hier ganz schnell die westdeutsche Stelle davon gemacht. Ehrlich gesagt auch viele finstere Aspekte in dieser Geschichte. Unter anderem ist da jemand eingestellt worden, der zuvor eigentlich zu lebenslanger Haft verurteilt wurde, weil er mit KZ-Insassen Menschenversuche gemacht hat. Ach. Ja, da könnte ich nachher jetzt auch einen Teil aus meinem Buch vorlesen, weil ich möchte auch auf keinen Fall unpräzise sein. Ich hätte das schriftlich dabei. Das hat auch hier der Herr Lang, Vorname fällt mir gerade nicht ein, vom Schwäbischen Tagblatt eigentlich ganz gut aufgearbeitet. Also das Schwäbische Tagblatt war in Sachen Technologiepark nicht immer so einseitig in der Berichterstattung, wie es das in letzter Zeit ist. Also das war ein ganz massiv gesichertes Gelände. Das ist abgerissen worden ab 2011, glaube ich. Und dann ging es jetzt doch relativ schnell mit dem Ausbau des Technologieparks. Und warum ist das abgerissen? Weil das jetzt wieder auf Riems ist, weil es da auch sicherer und besser aufgehoben ist, ganz ehrlich. Also die Wende, die sogenannte, ist da der Hintergrund. Genau, apropos Sicherungsregime, also hier waren hohe Zäune mit Stacheldraht und Kameras, das stammte auch noch so ein bisschen aus den 80er Jahren, da war das alles noch ein bisschen, wie soll man sagen, plakativer oder sichtbarer, aber hier die Max-Planck-Institute hinter uns, das können, ihr habt es auch schon bemerkt, da waren wieder private Securities, die uns ins Auge genommen haben, hier steht auch Privatstraße. Das sind tatsächlich Privatstraßen und in der Vergangenheit hat sich auch schon gezeigt, dass es gar nicht so leicht ist, da Demonstrationen anzumelden. Wir haben mal eine kleine Kundgebung hier gemacht und dann ist jemand aus Versehen auf die Wiese gegangen und wurde dann gleich von Securities rumgeschubst. War dann allerdings die Pressefotografin vom Schwäbischen Tagblatt, da haben sie sich keinen Gefallen gemacht. Aber hier wird mittlerweile intensiver patrouilliert. Da unten ist, wie gesagt, das Max-Planck-Institut für biologische Kybernetik, wo sich wesentliche Teile dessen zusammengefunden haben, was jetzt sozusagen der wissenschaftliche Kern des Cyber Valleys ist. Das war ja im Gespräch vor einigen Jahren wegen den Primatenversuchen, die hier stattfanden, wo Primaten operiert, also fixiert wurden in Stühlen und dann Aufgaben am Bildschirm erfüllen sollten, dafür dann mit Flüssigkeit versorgt wurden und gleichzeitig waren ihnen Elektronen ins Gehirn implantiert, um da irgendwie Hirnströme bei gewissen Aktivitäten zu messen. Das ist biologische Kybernetik, so funktioniert die und das ist tatsächlich auch grob gesehen recht nah am Forschungsparadigma, was hier der IAPA-Forschung zugrunde liegt. Also auch da geht es ja quasi darum, auf so einer neuronalen Ebene zu versuchen, Tieren beim Denken zuzugucken und daraus Rechenarchitekturen zu bauen. Begründet wurde das damals auch mit Gesundheit so im öffentlichen Diskurs. Ich habe mir das jetzt nochmal angeguckt, wie das der betreffende Forscher selber damals begründet hat. Er hat gemeint, komplexe Systeme der Selbstorganisation sind bei Verkehr, in der Wirtschaft und sonst was wichtig und das Gehirn ist einfach so ein System der Selbstorganisation und deswegen untersuchen wir das, um komplexe Systeme wie auch Wirtschaftskreisläufe und sowas daran zu erforschen. Ich war hier neulich mal allein oder zu zweit unterwegs, da hatten wir nicht gleich so die Aufmerksamkeit der Securities. Ich hatte früher was mit Industriegasen zu tun, mir ist es dann aufgefallen, dass die hier auch im Wareneingang Gasflaschen haben und da hat mich meine professionelle Neugier mal dazu verleitet, mir das anzugucken. Das ist ja immer im Außenbereich, Gas muss außen gelagert sein. Nee, hier, das ist. Also ich glaube, hinter dem Parkplatz waren diese Gasflaschen oder vor dem roten Gebäude. Ah ja, ja, das ist aber. Das ist harmloser, sage ich mal. Was dort war, waren 50 Liter Flaschen, also die ganz großen mit Lachgas. Das ist ziemlich viel. Und dann, das ist für die Tiere, um die zu betäuben. Also irgendjemand kam vorbei und hat gemeint, na, das ist für die ganzen Mäuse und die Tiere, damit man die betäubt für die Versuche. Denen wird ja immer was rein operiert da irgendwie im Kopf. Also es findet hier auch noch statt. Die konkrete Mäusehirnforschung im Rahmen des IAPA-Projekts findet in den USA statt. Ja, und dann hinter uns, ich will jetzt eigentlich gar nicht mehr so viel sagen, ist der Bau auch trotz Corona-Lockdowns vom Amazon-Gelände rasch vorangeschritten. Ob das Gelände wurde ja im November 2019 an die Reisch GmbH verkauft für 500.000 Euro. das ganze Gelände, auf dem dieses Gebäude gebaut wird. Ob das jetzt noch der Reich GmbH gehört oder für was weiß ich, wie viel jemand anderem verkauft wurde, weiß ich nicht. Vielleicht hat da die Stadtverwaltung tatsächlich auch eine entsprechende Klausel diesmal reingemacht. Aber ist eine schöne Aussicht hier. Ist natürlich eine Top-Lage. Eine 500.000 ist natürlich ein guter Preis dafür. Was in der Gemeinderatssitzung noch rauskam, was ich ganz interessant fand, ist, dass im Keller auch Laborgebäude und unter anderem ein 4D-Ganzkörperscanner drin sein soll. Das fand ich deshalb interessant, weil die öffentliche Hand, also das Land Baden-Württemberg, beim Neubau vom Max-Planck-Institut für intelligente Systeme da auch im Keller so einen 4D-Ganzkörperscanner gebaut hat. Und dass wir dann jetzt wohl zwei davon haben, einen privatwirtschaftlich, einen von der öffentlichen Hand finanziert. Und tatsächlich sind ja auch mehrere Forscherinnen gleichzeitig an beiden Instituten beschäftigt. Zu 80% bei den Max-Planck-Instituten, also quasi durch die öffentliche Hand finanziert, zu 20% bei Amazon. Und also Max-Planck-Gesellschaft und die Uni haben versichert, es ist ganz bestimmt so, dass das, was sie, die Erkenntnisse, die sie gewinnen im Rahmen ihrer öffentlich finanzierten Forschung, dann auch öffentlich verwertet werden. Und die 20, das lässt sich ganz klar trennen, wurde für uns versichert. Also auch hier ist es dann doch so, dass letzten Endes die Kosten, die Allgemeinheit und die Gewinne auch die Privaten tragen. Da ist auch einer dieser beiden Professoren, der Michael Black, der ist ja so richtig auch Aushängeschild dieses Cyber Valley Projekts. Das ist ja die Idee, den Transfer von der Grundlagenforschung in die Kommerzialisierung, in die kommerzielle Praxis zu schaffen. Der hat das ja gemacht, noch in den USA. Hat er auch öffentlich finanziert geforscht, hat dann ein Unternehmen zur Ganzkörper-Avatar-Abbildung gegründet, Body Labs, und hat dieses Unternehmen dann für einen 2- bis 3-stelligen Millionenbetrag an Amazon verkauft und ist jetzt als Amazon-Scholar und ist jetzt eine der Stimmen, die hier den Tübinger Gemeinderat und die Tübinger Öffentlichkeit und sonst wen überzeugt haben, dass man hier Amazon bräuchte. Also das ist eine ganz wissenschaftliche Objektivität, wie es da von Teilen der Stadtverwaltung und auch einigen Gemeinderätinnen uns versucht wurde, weiszumachen. Das glaube ich einfach nicht, dass jemand, der irgendwie schon Millionengeschäfte mit Amazon gemacht hat, da jetzt sozusagen ganz neutral bewerten kann, ob man jetzt hier öffentlichen Grund für 500.000 an Amazon verkaufen sollte oder nicht. Ich wird hier von meiner Seite gern schon beenden, weil ich mich sonst aufreg und Sachen sage, die ich nicht im Radio hören will. Kannst auch Dinge sagen, die ich aufrege. Nee, ich krieg's auch schon. Das war, nee, kannst das du das doch nochmal, ich mach aus. Nee, also wir können uns hier gern noch, also wir haben ja bestimmt auch noch andere, waren ja viele hier in der Auseinandersetzung, da können wir jetzt auch nochmal Wunden lecken oder uns austauschen. Aber ich würde jetzt an dieser Stelle Schluss machen. Einen Ort hätte ich noch vorgeschlagen. Und das sind nämlich die drei Bäume, die wir eigentlich hier gepflanzt hatten. Den Baum, der, aber das erzähle ich dann da unten. Da gibt es zwei Wege, da hinzugehen. Der eine würde uns ein kleines Stückchen über die Privatstraße führen. Das kann man ja mal ausprobieren, was dann passiert. Ich glaube, es passiert nichts. Der andere würde hier so sozusagen im Dreieck um die Baustelle rum. Also hier die Straße lang, dann rechts von der Straße ab, unterhalb der Baustelle runter, kann man sich da dann auch treffen. Hier wurden ursprünglich auf dem Baufeld 13, wo jetzt Amazon gebaut wird, gepflanzt von der AG Streuobstwiesen statt Amazon, das Bündnis gegen das Cyber Valley. Und die wurden gewidmet der Vielfalt, der menschlichen Vernunft und der Entscheidungsfreiheit. Ich könnte jetzt einiges dazu sagen, warum diese Begriffe oder Motti gewählt werden, die wir alle sozusagen durch Amazon und Cyber Valley und diese ökonomistische Übernahme der Uni und der Stadt gefährdet sehen. Aber vielleicht willst du ja auch noch einfach ein paar Stimmen von anderen Leuten einfangen, was jetzt Vielfalt mit Cyber Valley und künstlicher Intelligenz zu tun hat. Ich würde kurz noch was zum Kontext sagen, wie die dann hierher kamen. Als dann der Verkauf abgesegnet war durch den Gemeinderat und dann kam ja erstmal der Winter und ich glaube im Februar war es dann, wo die Vögel vom Dach gezwitschert haben, dass der Bau bald anfangen würde. Da wollten wir natürlich auf keinen Fall, dass diese Bäume einfach so überbaggert werden. Und man sieht ja, also jetzt so besonders auffällig und stramm sind sie noch nicht. Und haben gesagt, okay, notfalls verpflanzen wir die eben und haben aufgerufen, dazu Patenschaften für die Bäume zu übernehmen. Und da wie heute wir uns immer gern bemühen, dass Leute einfach auch mal hier hochkommen und sich das angucken und das auch ein bisschen fühlen und wie sieht das hier aus und wie entwickelt sich's, haben wir da eingeladen zu einer gemeinsamen Besichtigung und am Tag vor dieser Besichtigung oder vielleicht sogar am Vormittag der Besichtigung selber hat dann das Gartenbauamt der Stadt, ich glaube so heißt, diese Bäume hier runter verpflanzt und das Bündnis auch darüber informiert, dass die hier stehen, dass die vom Bündnis wieder ausgegraben werden könnten oder ansonsten auch hier sozusagen ein bisschen mitgepflegt würden, weil die hier stehen bleiben könnten. Und das ist jetzt so ein bisschen der spannende Punkt. Hier soll ja der Landschaftspark entstehen. Und der ist natürlich für die ganze Öffentlichkeit offen, aber primär wird er sich gerade an diese Cyber Valley-Repräsentantin richten. Wir haben hier neulich den, wie heißt der Schädling, den wir hier hatten? Die Gespinstmotte entfernt. Und da war so ein bisschen die Stimmung, dass es eigentlich ein schöner Ort ist für die drei Bäume. Dass wir uns aber irgendwie Gedanken machen müssen, wenn das hier dann mal der Freizeitpark der Amazon-Mitarbeiterin wird, dass sozusagen das Motto und die Auseinandersetzung, für die sie auch stehen, auch sichtbar bleibt. Und die hatten immer so Namensschildchen um, die verwittern relativ schnell. Hier sieht man Fotos davon. Da laufen gerade die Überlegungen. Womöglich wird hier auch irgendwann ein inoffizielles Denkmal eingeweiht, die nächsten Wochen. Da macht sich das Bündnis gegen das Cyber Valley gerade Gedanken. Die Tatsache, dass das jetzt hier so ein Landschaftspark werden soll, ist uns auch relativ neu. Es ist eigentlich ein schöner Ort. Ich finde also so ein großer Stein, wo nochmal drauf steht, Amazon ist umstritten und wir mahnen Vielfalt, menschliche Vernunft und Entscheidungsfreiheit an, hier quasi im Garten der KI-Forscher. Mhm. Schon eine gute Sache. Mhm. Da sind wir für Ideen offen. Das Bündnis gegen das Cyber Valley trifft sich unregelmäßig. Wir sind jetzt durch Corona auch ein bisschen destabilisiert worden, war ja sehr schwer, sich physisch zu treffen, dass Online-Formate nicht so ganz unser Ding sind, kann man sich vielleicht denken. Man könnte sich auch jetzt zusammensetzen, ob man hier einen nächsten Ort und Termin ausmacht. Ansonsten will vielleicht jemand eine Liste rumgehen, wo man sich in den E-Mail-Verteiler eintragen kann. Wir haben einen Verteiler mit ungefähr 100 Leuten drauf und da werden immer die Termine kommuniziert und das sind ganz offene Treffen. Wir agieren sehr offen. Manchmal gibt es auch eine kleine Überraschung, aber unsere Bündnistreffen sind für jeden Mensch zugänglich. Genau. Also wie es genau weitergeht, weiß ich auch nicht. Wir machen jetzt auch irgendwelche Kunstsachen in anderen Städten. Das ist auch ganz interessant, dass wir tatsächlich hier in Tübingen, es ist eine sehr konfrontative Auseinandersetzung, aber in anderen Städten und an anderen Universitäten gibt es auch Informatikerinnen und also Gruppen und Gesellschaften von Informatikerinnen, die sich da sehr für die Auseinandersetzung hier interessieren. Und deswegen sind wir gerade auch so ein bisschen zerrissen teilweise, weil wir auch jenseits von Tübingen sich viele Leute darüber interessieren, was wir machen und wie die Auseinandersetzung hier gelaufen ist. Und auf der anderen Seite wollen wir hier auch weiter präsent bleiben. Also, genau, vielleicht können wir jetzt auch in Kleingrüppchen oder einfach so bilateral persönlich noch ein bisschen drüber reden, was denn zu tun wäre.